Willkommen zurück. Manchmal hört man drei Reden einer Regierung und denkt sich, das ist eine klare Linie, das ist eine klare Richtung. Und dann hört man drei Reden unserer Regierung und man denkt sich, das sind drei Linien und keine davon trifft die andere. Okay, also es geht um Friedrich Merz, es geht um Europa und um die USA. Und ein bisschen überraschend um Deutschland als Notausgang. Aber fangen wir jetzt mal ganz hinten an. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 diagnostizierte Friedrich Merz nun eine Kluft, einen tiefen Graben zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Das transatlantische Verhältnis muss neu begründet werden. Europa müsse militärisch stärker werden, politisch handlungsfähiger, strategisch eigenständiger. Klingt nach, wir stehen auf eigenen Beinen. Aber nicht zu eigenständig. Also die NATO bleibt, die USA bleiben, zusammen sind wir stärker. Also mehr Unabhängigkeit für eine bessere Abhängigkeit. Kommen wir zur zweiten Linie. Noch so letztes Jahr war das, glaube ich. Europa soll ein starker Partner der USA sein, gleichberechtigt, unverzichtbar, eine geeinte Außenpolitik, mehr sicherheitspolitische Kapazitäten, wirtschaftlich sowieso schon ein Schwergewicht. Kurz gesagt, Europa soll für Washington so wichtig werden, dass man gar nicht an ihm vorbeikommt. Das ist klar pro EU. Das ist Integrationsrhetorik. Das ist gemeinsam sind wir wer. Und dann kommt Rede Nummer 3. Also die damalige Kritik an America Alone. Warnung vor Alleingängen. Und dann dieser Satz. Wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Moment. Europa ist also die strategische Zukunft. Aber falls das nicht klappt, gibt's Deutschland im Einzelhandel. Das ist der politische Moment, in dem aus europäischer Geschlossenheit eine Art diplomatisches Sonderangebot wird. Also nehmt das Paket oder wir liefern eben einzeln. Was hier entsteht, ist eine Drei-Ebenen-Politik. Europa als Ideal, NATO als Rahmen und Deutschland als Backup-Plan. Oder anders gesagt, wenn Washington Europa nicht ernst nimmt, dann soll es wenigstens Berlin ernst nehmen. Das Problem dabei, in Brüssel hört man dann, wir werden gestärkt. In Washington hört man, wir sind weiter euer Partner. Und in manchen europäischen Hauptstädten hört man vielleicht, aha, also falls es halt auf hart kommt, verhandelt Deutschland doch alleine. Das ist keine klare Linie. Das ist ein politisches Multitool. Man kann damit integrieren, man kann damit drohen und man kann damit unbeabsichtigt Misstrauen sehen. Und genau hier beginnt die eigentliche Frage. Ist das strategische Flexibilität? Oder ist das die höfliche Vorstufe zur europäischen Sollbruchstelle in Deutschland? Naja. Und zudem, was ist das eigentlich für eine Kommunikationsstrategie? Erinnern wir uns mal ganz kurz zurück ins Jahr 2024. Damals schrieb ein gewisser Friedrich Merz auf einem Netzwerk, wenn ein Bundeskanzler mit so niedrigen Zustimmungswerten keinerlei Anzeichen gibt, an seiner Kommunikation, seiner Politik, seinem Führungsstil etwas zu ändern, dann lasse er die Bevölkerung mit allen Problemen allein. Das sei respektlos. Der Adressat damals war Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Botschaft war klar: schlechte Umfragewerte verpflichten zur Selbstreflexion, zur Kurskorrektur, zu kommunikativer Demut. Schnitt. Heute sind die Zustimmungswerte von Friedrich Merz selbst im Keller. Und kommunikativ? Kein Inhalten. Kein sichtbares Neujustieren, kein Tonwechsel. Stattdessen wirkt es, als würde man erklären, das Problem sind nicht meine Worte. Das Problem ist, dass ihr sie noch nicht richtig verstanden habt. 2024 war die Diagnose, Wer nicht reagiert, ist respektlos. 2026 stellt sich die Frage, was ist es dann, wenn man exakt das Gleiche tut? Hier entsteht ein Muster. Nach außen strategische Mehrgleisigkeit Europa, NATO, Deutschland. Nach innen rhetorische Einspurigkeit, Kurs halten, Ton halten, Haltung halten. Und genau da wird es spannend. Denn Kommunikation in einer Krise ist nicht nur Inhaltsvermittlung, sie ist Stimmungsmanagement, sie ist Vertrauensarchitektur. Wenn man in Oppositionszeiten fordert, dass Führung sich bei schwachen Werten ändern müsse, dann wird man als Regierungschef an genau diesem Maßstab gemessen. Ist es Standfestigkeit oder Sturheit im Maßanzug? Ist das Führungsstärke oder die politische Variante von King Kotlet? Sehr überzeugt von sich, während draußen die Stimmung kippt. Ach nee, die Aufgabe übernimmt die CSU. Und am Ende steht eine viel größere Frage als nur die transatlantische. Wie gut ist eigentlich die Kommunikation unserer Regierung? Wenn man Europa als Einheit beschwört, aber bilateral andockt, wenn man Respekt einfordert, aber Selbstkorrektur vermeidet und wenn man einst sagte, Schweigen bei schlechten Werten ist respektlos, was sagt es dann, wenn man selbst redet, aber nichts ändert? In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.